Wo befinden sich die Glieder der Kirche? Frage 147. Die Glieder der Kirche befinden sich teils im Himmel und bilden die triumphierende Kirche, teils im Fegefeuer und bilden die sühnende Kirche, teils auf Erden und bilden die streitende Kirche. Das haben wir vorher schon kurz einmal gesagt. Dann haben die Modernisten, auch die Frühmodernisten, dann eine Analogie gemacht und deuten das anders, die drei konzentrischen Kreise, die drei Zweige der Kirche, ist ausdrücklich von Heiligen Offizien dann verurteilt worden, diese Lehre. Die Katholiken, die Protestanten und die Anglikaner oder so irgendwas, da waren es die Orthodoxen jedenfalls. Drei Zweige Theologie. Das geht natürlich nicht und das hat mit der Lehre von der Kirche nichts zu tun, die drei Abschnitte, sagen wir, der Kirche, die triumphierende Kirche im Himmel, die sühnende, wir sagen, leidende Kirche im Fegfeuer, die streitende Kirche hier auf Erden.